Das Schiff und der Markt. Menschen können mehrere Sprachen erlernen, genau wie die Matrosen an Bord der Theseus. Du lernst in der Schule sicher auch eine Fremdsprache, stimmt's? Oder bist vielleicht sogar zweisprachig aufgewachsen? Wenn Menschen dieselbe Sprache sprechen, heißt das aber noch lange nicht, dass sie sich ähneln oder im selben Land leben müssen. Heutzutage wird in Mexiko, Argentinien und Kuba Spanisch gesprochen, obwohl es sich um drei verschiedene Länder handelt. Ähnlich war es im antiken Ephesos, Theben und Ägina. An allen drei Orten wurde Griechisch gesprochen, obwohl es kein großes griechisches Land gab, zu dem sie alle gehörten. Damals waren die Griechen auf hunderte unabhängiger Stämme, Städte, Inseln und Königreiche verteilt. Sie glaubten an unterschiedliche Geschichten und gehorchten verschiedenen Anführern. Manchmal bekämpften sie sich sogar gegenseitig. Du hast vielleicht schon von dem großen Krieg gehört, den die beiden griechischen Städte Athen und Sparta gegeneinander führten. Er wurde Peloponnesischer Krieg genannt, und nach schlugen sich fast alle Griechen, Thebaner, Ägineten und andere, auf eine der zwei Seiten. Dass beide Kriegsparteien Griechisch sprachen, verhinderte diesen schrecklichen Krieg also nicht. Auch andere Völker, wie die Juden oder Römer, konnten Griechisch lernen, doch das war keine Garantie für ein friedliches Zusammenleben. Wenn also die Sprache nicht ausreichte, um die Menschen zu vereinen, wie konnten dann die Drachenmenschen aus Theben, die Ameisenmenschen aus Ägina und die Bewohnerinnen von Ephesos miteinander auskommen? Und wie konnten sie den Wolfsmenschen aus Rom und den Jüdinnen und Karthagern vertrauen? Gut möglich, dass Heraklit während seiner Überfahrt nach Karthago darüber nachgegrübelt hat. Vielleicht, überlegte er, gibt's auf einem kleinen Schiff wie der Theseus deshalb keinen Streit, weil nur wenige Menschen an Bord sind und weil sie Zeit haben, sich kennenzulernen. Außerdem hat mein Vater nur die nettesten Seeleute an Bord genommen, Jungs wie Gaius. Nach ein paar gemeinsamen Jahren auf See waren sie dann Freunde. Aber was passiert, wenn wir in Karthago ankommen? Auf dem Markt dort sollen sich mehr Fremde tummeln als irgendwo sonst auf der Welt, und die meisten scheinen nur ein paar Tage zu bleiben. Viel zu kurz, um die Sprachen der anderen zu lernen, ihre Geschichten anzuhören und sich mit ihnen anzufreunden. Wie können sie da miteinander klarkommen? Ob ich dort angegriffen und ausgeraubt werde? Oder beherrschen die Karthagerinnen und Karthager irgendwelche geheimen Tricks, die vielen Fremden vertrauensvoll stimmen? Lassen wir Heraklit noch ein bisschen weiter grübeln. Wie es mit ihm weiterging, erfahren wir später. Wir gehen schon mal in Karthago an Land, um dem Geheimnis der Stadt auf die Spur zu kommen.